Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Das Ebola-Fieber hat uns vor Augen geführt, wie ein winziger Erreger verheerende Folgen für ganze Regionen haben kann. Wer Forschung betreibt an solchen aggressiven Pathogenen, der muss ganz besondere Sicherheitsvorkehrungen einhalten. Biosafety Level 4 heißt die höchste Schutzstufe. In Deutschland gibt es gerade einmal 4 Labore, die diese Anforderungen erfüllen. Eines davon befindet sich auf der Insel Riems am Friedrich-Löffler-Institut. In einem wesentlichen Punkt unterscheidet es sich von den anderen dreien. Mein Kollege Joachim Budde konnte es noch einmal besuchen, bevor die Türen ab dieser Woche für die Öffentlichkeit verschlossen sind. Wer ins Hochsicherheitslabor des Friedrich-Löffler-Instituts auf der Insel Riems gelangen will, muss mehrere Schleusen und Sicherheitskontrollen passieren. Das Labor mit der höchsten Schutzstufe BSL-4 dürfen nur 10 Menschen betreten. Denn ab heute arbeiten die Forscher dort mit gefährlichen Krankheitserregern. Vergangene Woche lief noch der Testbetrieb, darum konnten Besucher in den Umgang um das Labor gelangen. FLI-Präsident Thomas Mettenleiter wies den Weg. Wir machen jetzt die Abkürzung, die später nur für Tiere geben wird, das ist also eigentlich die Tiereinstalltür, und gehen genau in diesem Umgang, da wo Sie jetzt reinkommen, da geht es später nicht mehr. Der rote Fußboden im Umgang glänzt wie Autolack. Durch Fenster ist zu sehen, wie Anne Balkemar Buschmann hinten im Vorraum in einen gelben Anzug steigt, der aussieht wie ein Ganzkörpergummistiefel. Markus, kannst du mich hören? Die Tierärztin nimmt Kontakt mit ihrem Buddy, Markus Ball, auf, der von seinem Büro aus für den Notfall in Verbindung steht. Wir gehen jetzt zu zweit vom Anzugsraum ins Labor. Alles klar, ich hab's verstanden. Anne Balkemar Buschmann betritt das Labor und verbindet den Anzug mit einem gekringelten blauen Schlauch. Er bläst Frischluft in den Anzug, zum Atmen, aber auch, damit keine Luft aus dem Labor hineingelangt. Ansonsten sieht das Labor ganz gewöhnlich aus. Arbeitsplätze mit Abzugshauben, Kühlschränke. Die Forscherin öffnet einen Brutschrank, in dem sie Erreger vermehrt, nimmt eine flache Schale mit roter Flüssigkeit heraus und stellt sie unter das Mikroskop. Ich kontrolliere jetzt als erstes die Zellen, die für die Anzucht von Viren benötigt werden, und schaue an, ob sie auch eine Virusinfektion dann überstehen würden. Und dann bereite ich noch eine Zellinfektion vor. Das ist eine Platte mit 6 Vertiefungen, die auch mit Zellen bewachsen ist. Aus dieser Zellkultur gebe ich eine Lösung, die nachher die Infektion mit Viren begünstigen wird. Was dieses Labor einzigartig macht, ist der Stall, der zum Hochsicherheitsbereich gehört. Dort stehen 3 schwarz-bunte Kälbchen in ziemlich kleinen Pferchen. Hochsicherheitslabore, in denen Forscher große Tiere infizieren können, gibt es sonst nur noch in Australien und Kanada. Die Forscher auf Riems werden künftig testen, wie gefährlich neuartige Erreger sind und ob sie auch Nutztiere infizieren können. Denn dann könnten sie in Tieren überdauern und den Menschen immer wieder krank machen. Die Forscher testen auch bekannte Erreger, zum Beispiel das Krim-Kongo-hämorrhagische Fiebervirus. Es ist das einzige Virus, das in Europa vorkommt und für das die höchste Sicherheitsstufe vorgeschrieben ist, sagt Martin Groschup, der das Labor leitet. Krim-Kongo-hämorrhagisches Fiebervirus tritt derzeit nicht in Zentraleuropa auf, aber in der Türkei ist es ein größeres Problem. Ungefähr 1000 Erkrankungsfälle pro Jahr, von denen 50 Personen dann mit einem hämorrhagischen Fieber, also dann tatsächlich auch sterben. Schildzecken übertragen das Virus. In Mitteleuropa kommen sie bislang nicht vor. Die gibt es inzwischen schon in Spanien, die gibt es auch in Italien, die gibt es auch in weiten Bereichen des Balkans. Und es besteht durchaus die Möglichkeit, dass sie auch noch weiter nördlich nach Zentraleuropa halt weiter verbreitet werden. Diese Erreger sollen natürlich um jeden Preis im Labor bleiben. Über 4 Etagen ziehen sich darum die Anlagen, die Instrumente desinfizieren, die Abluft filtern oder das Abwasser reinigen. Alle Tiere werden am Ende der Experimente eingeschläfert, um Gewebeproben zu entnehmen, sagt Martin Groschup. Die Tierkörper werden anschließend in einen sogenannten Digester gegeben, unter Kali-Behandlung für 9 Stunden bei 150 Grad, sodass sich der komplette Tierkörper auflöst und nur noch eine Flüssigkeit zurückbleibt, die dann vollständig unschädlich ist. Das Hochsicherheitslabor für aggressive Pathogene auf der Insel Riems, besucht von Joachim Budde.